Vor 100 Jahren, genau vor 100 Jahren, begann der Erste Weltkrieg. Das war der bis dahin größte Massenmord der Weltgeschichte. Die Welt wurde damals aus nichtigen Gründen in einen globalen Krieg gestürzt. Ein Historiker urteilt, kein einziges der Anliegen, für die die Politiker von 1914 stritten, war die darauffolgende Katastrophe wert. Im Gedenkjahr werden die Schrecken und der Wahnsinn des Krieges besonders bewusst. Und es stellt sich die Frage, ob daraus Lehren gezogen wurden und ob sowas heute wieder passieren könnte. Überhaupt nichts gelernt hat offensichtlich der Landtag von Rheinland-Pfalz. Vor dem Ersten Weltkrieg blühten extremer Nationalismus und Militarismus, damals auch sichtbar in militärischen Aufmärschen und der Allgegenwart des Militärs. Und ausgerechnet jetzt im Gedenkjahr hat der rheinland-pfälzische Landtag nichts Besseres zu tun als Krieg, Militär, Massenmord, Verstümmelung und Zerstörung mit einem militärischen Spektakel zu feiern. Das ist geschmacklos, das ist ekelhaft, das ist widerwärtig. Damit werden viele Millionen Kriegsopfer verhöhnt. Dazu passt auch, dass immer wieder behauptet wird, die Staaten seien 1914 in den Krieg hineingeschlittert. Man hätte die Folgen nicht absehen können. Es sei eine Tragödie, aber kein Verbrechen gewesen. Nicht nur die Friedensbewegung hatte damals eindringlich davor gewarnt, wie verheerend ein Krieg mit modernen Waffen sein würde. Es war bekannt, dass aufgrund der globalen ökonomischen Verflechtung sich auch damals schon ein Krieg zwischen Industriestaaten nicht lohnen könnte. Aber die Entscheidungsvollträger haben es trotzdem getan und sie wussten ganz genau, welche Gräuel sie verursachten. Es gibt Unterschiede zwischen 1914 und heute. Erschreckend sind einige Parallelen. Die Welt vor 1914 war nicht nur eine Welt von Kriegsverherrlichung, Nationalismus, Imperialismus und Aufrüstung. Vor 1914 wähnten sich viele in Europa in einer Welt der Sicherheit, der Vernunft, des Fortschritts. Krieg zwischen vermeintlich zivilisierten Staaten erschien anachronistisch. Man nahm die diversen Krisen wahr, tröstete sich damit, dass sie, wie Stefan Zweig schrieb, immer in letzter Stunde, bevor es ernst wurde, glücklich beigelegt wurden. 2014 wurde schlagartig deutlich, dass Krieg durchaus auch in Europa wieder stattfinden könnte, nachdem man lange Zeit das wirklich für anachronistisch gehalten hatte. Es wurde schlagartig klar, dass Russland, die EU und die USA sich einen geopolitischen und imperialistischen Konkurrenzkampf um die Ukraine liefern, der an längst überwunden geglaubte Politikmuster erinnert. Es wird gedroht, es wird provoziert, es wird aufmarschiert, es wird besetzt und gehetzt, offen und verdeckt interveniert. In der Ukraine wird geschossen, bombardiert und gemordet. Auch in Ostasien und Südostasien wächst die Kriegsgefahr. Im Streit um diverse Inseln häufen sich die militärischen Provokationen. Und die jeweiligen Akteure hoffen dabei, dass die Gegenseite sich das gefallen lässt, ohne dass es dann zu einer weiteren Eskalation kommt. 1914 hat das nicht funktioniert. Damals wie heute sind die Herrschenden in Politik und Wirtschaft bereit, Kriege zu führen oder zu riskieren. Sie riskieren damit das Leben von Milliarden Menschen und auch das Leben von allen, die hier stehen. Überall auf der Welt ist es nötig, sich dem Krieg zu verweigern. Und gegen Kriegstreiberei und sowie gegen jeden Nationalismus und gegen jeden Imperialismus Widerstand zu leisten. Jawohl! Und dazu gehört auch unser Protest heute gegen die Kriegsverherrlichung, wie sie vom Landtag von Rheinland-Pfalz betrieben wird. Angesichts des Konflikts um die Ukraine hat ein Historiker und Antimilitarist aus Moskau sehr zutreffend gefordert: Wir dürfen den Herrschenden kein neues 1914 erlauben.